Kundgabe 3776. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.05.1946. Ankündigung der Katastrophe. Ich vermittle euch eine Kundgabe, die überaus wichtig ist. Ihr müsstet euch vorbereiten auf die bevorstehende Wendung, denn ich trete bald sichtlich in Erscheinung. Die euch gegebene Frist neigt sich dem Ende zu, und mein Wort geht in Erfüllung. Zur Freude weniger und zum Entsetzen vieler Menschen, die mich erkennen und erkennen sollen, so ich mich selbst äußere und meinen Willen und meine Macht beweise. Ihr steht auf der letzten Stufe, um dann einen Weg zu gehen, voller Entbehrungen und Mühsale, weil dies nötig ist für die Menschen, die meine Macht spüren sollen, um ihre Hände nach mir auszustrecken und meine rettende Hand zu ergreifen. Mein letztes Erziehungsmittel für die Menschen erscheint erbarmungslos und grausam und ist doch nur in meiner Liebe begründet, weil unzählige Seelen verloren gehen ohne dieses letzte Mittel und ich noch einige wenige gewinnen will dadurch. Erkennet meine Liebe darin, dass ich euch das Bevorstehende angekündigt habe und noch immerwährend ankündige, um euch gläubig zu machen, so ihr zuvor den Glauben daran nicht annehmen wollt. Ihr alle werdet bange Stunden durchleben müssen und die Überlebenden werden schwerste Verhältnisse auf sich nehmen müssen, die ihnen unerträglich erscheinen. Doch ich verheiße allen meine Kraft und Hilfe, die mich in ihrer Not anrufen im Geist und in der Wahrheit. Nicht des Lippengebetes achte ich, sondern nur des Rufes, der aus tiefstem Herzen zu mir emporsteigt. Dieser wird Erhörung finden und jegliche Not wird verringert und also erträglich werden für die Menschen, die an mich glauben. Euch wird die Kunde zugehen von weltlichen Plänen und Maßnahmen und mein Wille wird diese zunichte machen. Ihr werdet hören von erneuter Gefahr, doch dann wisset, dass eine andere Gefahr im Anzuge ist und dass ihr die erstere nicht zu fürchten brauchet und all euer Augenmerk nur richten sollet auf mich und mein Reich und dass ihr euch mir immer inniger anschließen müsset, um Kraft in vermehrtem Maße zu empfangen für die Stunden höchster Not. Ich sage euch dies, weil meine Liebe euch vorbereiten will für das, was unabwendbar ist und sich abspielen wird, laut Plan von Ewigkeit, weil ihr noch viel Kraft benötigt und diese in Empfang nehmen müsstet durch ernsten Willen, inniges Gebet und Liebeswirken. Achtet nur noch eurer Seelen und lasset jegliche irdische Sorge fallen. Kommet zu mir in jeder Not und Bedrängnis, auf dass ihr euch nimmer von mir entfernet, auf dass ihr ständig mit mir in Verbindung bleibt und auch dann meine Gegenwart spüret, wenn ich von der Höhe zu den Menschen spreche mit Donnerstimme, dass ihr mich dann nicht fürchtet, sondern als euren Vater von Ewigkeit um seinen Schutz bittet, den er euch sicher gewähren wird. Amen.